Show, in der wir alle leben. Eure Welt, sie ist kaputt, eure Welt, sie ist gestört. Eure Welt, zu der du zum Teil mit dazu gehörst. Eure Welt, sie ist kaputt, eure Welt, sie ist gestört. Eure Welt, zu der du zum Teil mit dazu gehörst. Ich lebe mit den Gedanken, die sich nur noch darum handelt, was der Dämon mir befiehlt. Dieser Dämon tief in mir hat ständig diese Wünsche, alles Leben zu vernichten. Und wer kann es ihm verüben, wenn man merkt, was hier passiert? Gute Miene, böses Spiel, Politik, geheimes Ziel. Doch ich halt davon nicht viel, alles läuft für mich nach Plan. Ich bin viel zu unbeugsam, mit dem Hang zum größten Wahn. Und verrichte Teufelswerk im Hintergrund, was keiner merkt. Ficke Köpfe mit Magie, Voodoo-Chaos-Theorie. Rote Knöpfe, Bombe fliegt die Show hinüber, wenn's geschieht. Ein Blick hinter den Vorhang einer nicht gesunden Welt. Die Kulisse aufgebaut und bezahlt wird nur mit Geld. Free Show, alles was ich sehe. Free Show, in der wir alle leben. Free Show, alles was ich sehe. Free Show, in der wir alle leben. Eure Welt, sie ist kaputt, eure Welt, sie ist gestört. Eure Welt, zu der du zum Teil mit dazu gehörst. Eure Welt, sie ist kaputt, eure Welt, sie ist gestört. Eure Welt, zu der du zum Teil mit dazu gehörst. Zwischen meinen Zeilen sind die Botschaften versteckt. Und das Ende dieser Erde, jeder, der von euch verreckt. Alles für den guten Zweck, denn der Abfall, er muss weg. Damit das Haus nicht verdreckt, wird alles aufgeräumt. Gut oder böse, schwarz oder weiß. Die Karten sind verdeckt und das Blatt gibt man nicht preis. Ein wenig Ironie in meiner Blasphemie verweist auf den Inhalt und den Geist, der nicht ersichtlich erscheint. Doch Gleiches wird nicht gleich, auch wenn man beide Seiten der Medaille zeigt. Es ist vorbei mit eurer Zeit, wenn sich die gottverdammte Show dem Ende zuneigt. Ein Haufen voller Trümmer, was dann noch übrig bleibt. Du hast dein Ticket, erste Reihe ist dein Platz. Du hast dein Ticket, erste Reihe, nimmst du Platz. Du hast dein Ticket, erste Reihe ist dein Platz. Du hast dein Ticket, erste Reihe, nimmst du Platz. Nimmst du Platz, nimmst du Platz, nimmst du Platz, nimmst du Platz.